wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Denn du bist die Liebe und hattest Geduld. Ja, Gott wollte nicht, dass jemand verloren